بسم الله، الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، Machen inshallah weiter mit dem Fajr unterrichten. Wir haben heute den 95. Fajr Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam. Jami' al-Ulum al-Hikami von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind beim 23. Hadith an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qal qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tahuru شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Also, von Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Reinheit ist die Hälfte des Imans und Alhamdulillah füllt die Waage. Und Subhanallah wa Alhamdulillah füllen oder füllt, was zwischen den Himmeln und Erde ist. Und das Gebet ist Licht und Sadaqa ist ein Argument. Und Geduld ist ein Leuchten. Und der Koran ist ein Beweis und ein Argument für dich oder gegen dich. Alle Menschen gehen. So gibt es einen, der sich verkauft und somit freikauft oder ins Verderben stürzt. Überliefert bei Imam Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter, und die Aussage von ihm sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamla'u al-mizan, وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض فهذا شك من الراوي في لفظه. يعني سنة أصحابه صلى الله عليه وسلم والحمد لله فلت واجه وسبحان الله والحمد لله füllen oder füllt füllen oder füllt was zwischen die Himmel und Erden ist. Er sagt, dies ist ein Zweifel von den Überlieferer, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, füllen, yani subhanallah walhamdulillah beide, oder nur alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah füllen, oder nur alhamdulillah füllt, was zwischen Himmel und Erde ist. So ist das ein Zweifel von den Überlieferern über den Wortlaut. Und in der Überlieferung von An-Nasai und Ibn Majah ist, والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض. Tasbih und Takbir ist die Fülle von Himmeln und Erden. Und in den Hadith von den Rajul, von dem Mann von Bani Salim, ist التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. Also, in den Hadith von dem Mann von Bani Salim, yani der Mann von Bani Salim, der das überliefert hat, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, التسبيح ist die Hälfte der Waage. والحمد لله füllt es. والتكبير füllt, was zwischen den Himmel und Erde ist. Und At-Tirmidhi überlieferte von den Hadith von Al-Ifriqi, von Abdullah ibn Yazid, von Abdullah ibn Amr, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. يعني تسبيح ist die Hälfte der Waage. والحمد لله füllt es. ولا إله إلا الله hat keinen Schleier zwischen ihr und Allah, ist kein Schleier, bis sie Allah erreicht. Und er sagte, diese Überlieferung ist nicht stark. Ich sagte, Jan ibn Rajab, اختلف في إسناده على الإفريقي، فروي عنه عن ابن علقمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أزاكت ابن رجب رحمه الله أزاكت ما نقصشين هات إبا ديزا إبا ليفا نقصكتا إس بادم إفريقي يعني ديزا من دي الإفريقي هاست سوودة فن إيم إبا ليفا فن أبي علقمة فن أبو هريرة فن النبي صلى الله عليه وسلم وندارين إس نخميا أنا هنسو فيكم جاني والله أكبر ملء السماوات والأرض. الله أكبر إست دي فلة von Himmeln und Erden und Erde. Ja'far al-Firyabi überlieferte in den Kitab al-Dhikr, also al-Buch, das Buch al-Dhikr und andere min hadith Ali an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal alhamdulillah mil'ul mizan wa subhanallah nisf al-mizan wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ملء السماوات والأرض وما بينهن. يعني الحمد لله ist die Fülle der Waage وسبحان الله ist die Hälfte der Waage ولا إله إلا الله والله أكبر ist die Fülle der Himmel und Erde und was dazwischen ist. Und Al-Firyabi auch überlieferte von den Hadith von Mu'adh ibn Jabal von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte كلمتان إحداهما من قالها لم يكن له نهاية دون العرش والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض لا إله إلا الله والله أكبر. يعني zwei Worte, wer sie sagt, dann hat sie, dann hören diese Worte nicht auf bis zu Arsch, bis sie den Arsch erreichen. Und die andere, die eine ist so und die andere füllt, was zwischen Himmel und Erde ist. لا إله إلا الله والله أكبر. So beinhalten diese Ahadith die Güte dieser vier Worte, welche die besten Worte sind, nämlich سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Was الحمد لله betrifft, so sind die Ahadith allesamt übereinstimmend, dass es, yani dieses Wort, die Waage füllt. Dass es die Waage füllt. Und es wurde gesagt, und hier ist eine Kleinigkeit, die ich nebenbei erwähne, wenn gesagt wird von den Hadith-Gelehrten, es wurde gesagt, es wurde überliefert, dann nennt man das min siyaghat tadayif. Das heißt, das ist eine Art, wenn man etwas schwach als schwach bezeichnet. Es wurde gesagt. Ja, yani, es besteht Zweifel daran. Ist klar? Ist, glaube ich, auch in der deutschen Sprache so. Ja? Also wenn du das hörst in den Hadith-Büchern, dann weißt du automatisch, das ist etwas Schwaches. Okay? Und es wurde gesagt, dass das, was in diesem Hadith ist, das Alhamdulillah, die Waage füllt und Subhanallah die halbe Waage ist und so weiter, dass es nur ein Beispiel ist. Und dass die Bedeutung, wenn die Lobpreisung Allahs, ja, Alhamdulillah, einen Körper wäre, dann würde er die Waage füllen. Und es wurde auch gesagt, vielmehr, Allah Azza wa Jal tut die Taten von Bani Adam und ihre Aussagen zu gestalten Yawm al-Qiyamah, welche gesehen werden, machen. Welche gesehen und gewogen Yawm al-Qiyamah werden. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Koran kommt Yawm al-Qiyamah, also am jüngsten Tag, an deren Spitze Al-Baqarah und dann Al-Imran, als wären sie zwei Wolken. Ja? Oder eine Unterscheidung von einem rundherfliegende Vögel. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, zwei Worte, welche sind welche der Erbarmer oder der Erhabene, nein, der Erbarmer liebt, ja? Welche schwer in der Waage sind und welche leicht auf der Zunge sind. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Schwerste, was in der Waage gegeben wird, ist das schöne Benehmen. Natürlich versteht man diesen Hadith aufgrund was? Nach was? Nach dem Tawhid. Ja? Nach dem Tawhid. Das Schwerste, was in der Waage gegeben wird, ist das schöne Benehmen. Und ebenso der Mu'min. Seine gute Tat kommt zu ihm in seinem Grab. In der schönsten Gestalt. Und der Kafir, seine Tat kommt zu ihm im Grab in der schlimmsten oder hässlichsten Gestalt. Und es wurde überliefert, dass As-Salah wa Zakah wa Siyam, Salah, Zakah und Siyam und alle guten Taten um den Toten sind, in seinem Grab verteidigen ihm. Und dass der Koran hoch geht und Fürsprache für ihn macht. Was aber Subhanallah betrifft, so ist in der Überlieferung von Muslim, Subhanallah walhamdulillahi tamla' au tamla'ani ma bayna as-sama'i wal-ard. So ist in der Überlieferung von Muslim, Subhanallah walhamdulillah füllt oder füllen beide, was zwischen Himmel und Erde ist. So, der Überlieferer zweifelte daran. Er war unsicher. Ja? Was ist das, was zwischen Himmel und Erde füllt? Sind das beide Worte, Subhanallah walhamdulillah, oder nur eines? Und in der Überlieferung von An-Nasa'i wa Ibn Majah ist At-Tasbih wa Takbir mil'u as-sama'i wal-ard. Tasbih und Takbir sind die Fülle von Himmel und Erde. Yani Füllen, was zwischen Himmel und Erde oder Himmel und Erde ist. Und diese Überlieferung ist ähnlicher, yani eher oder yani richtiger. Und ist das, was gemeint ist, dass sie beide zusammen das, was zwischen Himmel und Erde füllen, oder jedes von ihnen alleine? Ja? Dies ist wahrscheinlich. Ja? Dies ist, kann so sein, ja. Und im Hadith von Abu Huraira, und den anderen Mann ist, dass der Takbir alleine zwischen dem, was im Himmel, was Himmel und Erde ist, füllt. Und auf jeden Fall, so ist Tasbih ohne Tahmid, yani Subhanallah, ohne Alhamdulillah, so ist Tasbih unter Tahmid in der Güte oder in der Tugendhaftigkeit, yani, in der Belohnung. Yani. Okay? Wie es eindeutig gekommen ist in den Hadith von Ali und Abi Huraira, und Abdullah ibn Amr und der Mann von Bani Salim, dass der Tasbih die Hälfte der Waage ist und Alhamdulillah es füllt. Okay? Und der Grund dafür ist, dass At-Tahmid, Alhamdulillah zu sagen, yani, Ithbatul Mahamidi kulluha lillah. At-Tahmid, was ist At-Tahmid? Alhamdulillah zu sagen, ist alles Schöne und Gute und Lobenswürdige für Allah zu bestätigen. Das ist die Bedeutung von Alhamdulillah. Okay? So fällt darunter die Bestätigung der Eigenschaften der Vollkommenheit und die Beschreibungen der Allmächtigkeit allesamt für Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Und Tasbih, subhanallah zu sagen, ist die Freisprechung Allahs von den Mangelhaftigkeiten und Bemängelungen und Krankheiten. Okay? So haben wir zwei Sachen. Und hier brauchen wir ein bisschen Konzentration. Alhamdulillah haben wir gesagt, jetzt was? Ist die Bestätigung aller lobenswürdigen Eigenschaften für Allah subhanahu wa ta'ala. Während At-Tasbih die Freisprechung Allahs von alles Schlechte. Und dann sagt Ibn Rajab, und die Bestätigung ist vollkommener als die Freisprechung. Okay? Und die Bestätigung, wenn ich etwas bestätige, sagt, du bist so. Khalas, dann habe ich automatisch ihm auch freigesprochen. Aber wenn ich jemanden von etwas freispreche, bedeutet nicht, dass ich etwas für ihn bestätige. Walillahi al-mathalu al-a'la. Deswegen ist Alhamdulillah mehr wert als Subhanallah. Okay? Und deswegen kam der Tasbih nie alleine, sondern immer verbunden mit das, was auf die Bestätigung der Vollkommenheit für Allah subhanahu wa ta'ala hinweist. Der Tasbih kam nie alleine, sondern immer verbunden mit dem, was auf die Bestätigung der Vollkommenheit natürlich für Allah subhanahu wa ta'ala ist. So, manchmal wird At-Tasbih mit Alhamd verbunden, Alhamdulillah verbunden, so wie Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim, ja? Subhanallah wa bihamdihi wa Subhanallah walhamdulillah, okay? Und manchmal wird Subhanallah mit einer der Namen Allahs verbunden, die auf seine Allmächtigkeit und majestätisch sein hindeuten, wie Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Karim und so weiter und so fort, ja? Denn so, wenn der Hadith von Abi Malik, yani dieser Hadith, darauf hindeutet, dass das, was zwischen Himmel und Erde füllt, beides ist, At-Tasbih wa At-Takbir, so ist das eindeutig. Ha? Eigentlich heißt das At-Tasbih wa At-Tahmid. Okay? So ist das eindeutig. Und wenn das, was gemeint ist, dass jedes von ihnen das, was zwischen Himmel und Erde füllt, ist, so ist die Waage noch größer oder weiter als das, was zwischen Himmel und Erde ist. Okay? So, was dann die Waage füllt, ist natürlich größer als das, was zwischen Himmel und Erde füllt. Weil die Waage ist einfach weiter als das, was zwischen Himmel, als yani der Umfang von der Waage ist weiter als die Fläche oder der Umfang zwischen Himmel und Erde. Okay? Und somit ist das, was die Waage füllt, natürlich größer als das, was zwischen Himmel und Erde füllt. Er sagt, dann ist das richtig. Ha? Er sagt, aber wenn gemeint wird, dass jedes von denen beiden, Subhanallah und Alhamdulillah, zwischen Himmel und Erde ist, er sagt, dann ist es auch richtig, aber dann ist trotzdem Alhamdulillah noch größer, weil Alhamdulillah füllt die Waage, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith sagt. Und die Waage ist größer als das, was zwischen Himmel und Erde ist. Und daraufhin weist, sagt Ibn Rajab weiter, yani, dass die Waage größer ist als das, was zwischen Himmel und Erde füllt. Daraufhin weist, dass es bestätigt ist von Salman radiallahu anhu, dass er sagte, der Mizan, also die Waage, wird Yawm al-Qiyamah gestellt. So, wenn darin die Himmel und Erden gewogen werden, dann würde es reichen. Das ist der Beweis dafür, dass die Waage weiter ist als das, was zwischen Himmel und Erde ist. Okay? So sagen die Engel, ja Rab, für wem wiegst du das? Oder für wem ist diese Waage? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, für den, wen ich will von meinen Geschöpfen. Dann sagen die Engel, Subhanak, preis sei dir oder gepriesen seist du, wir haben dir nicht gedient, wie dir es gebührt, gedient zu werden. Subhanallah, das sagen die Engel. Und Al-Hakim überlieferte Marfu'an wa sahahahu. Was heißt Marfu'an? Direkt. Das ist eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. مرفوعًا. Also, Al-Hakim überlieferte marfu'an, yani vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er erklärte es zu sahih. Jedoch ist der Mawquf das Bekannte. Was ist Al-Mawquf? Genau. Yani Al-Hakim sagt, das ist marfu'. Er sagt, aber bekannter ist, dass es Mawquf ist. Yani das ist die Aussage eines Sahabis, ist dieser Hadith. Ja? Das ist Salman radiallahu anhu, das gesagt hat und nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber Salman hat es von wem gehört? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Yani Al-Hakim überlieferte diesen Hadith marfu'an und erklärte es zu sahih, jedoch ist das Bekannte ist, dass es mawquf ist. Okay? Was den Takbir betrifft, so ist im Hadith von Abu Huraira und dem Mann von Bani Salim, ist, dass der Takbir alleine zwischen das, was im zwischen Himmel und Erde füllt. Und im Hadith von Ali radiallahu anhu ist, dass der Takbir mit At-Tahlil, Tahlil ist La ilaha illallah zu sagen, yani, ja, zwischen Himmeln und Erde und was zwischen ihnen ist, füllt. Was aber Tahlil alleine betrifft, yani La ilaha illallah alleine, so erreicht das Allah subhanahu wa ta'ala ohne einen Schleier zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Tirmidhi überlieferte von Hadith von Abu Huraira, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. يعني كان دينا sagt لا إله إلا الله aufrichtig, außer dass für ihm die Toren von Himmel geöffnet werden, bis dieses Wort zu Al-Arsch, zum Thron Allahs erlangen, solange was? Die Kabair gemieden werden, die großen Sünden gemieden werden. Yani, wenn jemand La ilaha illallah aufrichtig sagt, sind ihm die Toren von Himmel offen. Er kann alles sagen, was er will zu Allah subhanahu wa ta'ala. Solange er die großen Sünden meidet. Subhanallah, wie leicht das ist. Aber die Menschen, wer denkt nach? Und Abu Umama sagte, kein Diener yuhalhilu tahlilatan. Yani er sagt La ilaha illallah. Okay? Und irgendetwas hält ihm auf bis zur Arsch. Hält dann seine Worte auf bis zur Arsch. Keiner sagt La ilaha illallah und irgendwas hält ihm auf oder irgendein Hindernis gibt es dann bis zur Arsch. Und es ist gekommen, dass nichts in der Waage La ilaha illallah gleich steht. In den Hadith der bekannten Bitaqa, also der bekannten Karte. Okay? Und dieser Hadith überlieferte Ahmad al-Nasai und dessen Ende ist bei Imam Ahmad, und nichts ist schwerer als Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Und im Musnad von Abdullah ibn Amr, von Abdullah ibn Umar, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Nuh alaihi salam, als er im Sterben lag, sagte er zu seinem Sohn, ich befehle dir, La ilaha illallah, denn die sieben Himmel und die sieben Erden, wenn sie in einer Waagschale gegeben werden und La ilaha illallah in die andere gegeben wird, dann wird La ilaha illallah überwiegen. Okay? Und darin ist auch, yani bei Musnad Imam Ahmad, von Abdullah ibn Umar, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Musa alaihi salam sagte, Ja Rabb, lehre mir etwas, womit ich dir gedenke und womit ich dich rufe, yani wenn ich Dua mache. Da sagte er, Ja Musa, sag La ilaha illallah. Er sagte, Ja Rabb, kullu ibadika yaqulu hadha. Er sagte, oh mein Herr, all deine Diener sagen das, La ilaha illallah. Ich will etwas, was speziell für mich ist. Er sagte, Ja Musa, wenn die sieben Himmel und was in ihnen wohnen, ja, außer mir, und die sieben Erden in einer Waagschale sind und La ilaha illallah in die andere Waagschale ist, dann wird La ilaha illallah mit ihnen überwiegen. Und es gibt eine Meinungsverschiedenheit oder es gibt eine Uneinigkeit. Welches der Worte ist besser? Ist Alhamd oder La ilaha illallah? Alhamdulillah oder La ilaha illallah? Und diese Meinungsverschiedenheit hat Ibn Abd al-Birr und andere erwähnt. Und Al-Nakhai sagte, sie haben gesehen, yani der Salaf, dass Alhamd das meiste Worte ist von der Schwäche. Von der Vermehrung, entschuldige. Okay, dass Alhamd yani mehr ist in der Vermehrung. Yani des Lohnes. Und der Thawri sagte, nichts vervielfacht die Worte wie Alhamdulillah. Und Alhamdulillah beinhaltet die Bestätigung aller Arten der Vollkommenheit für Allah subhanahu wa ta'ala. So fällt darunter At-Tawhid. Und dem Musnad Imam Ahmad von Abu Sa'id und Abu Huraira von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, Allah hat von den Worten vier Sachen auserwählt. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wer sagt Subhanallah, wird für ihn 20 Hasana geschrieben und von ihm werden 20 Sünden vergeben. Und wer Allahu Akbar sagt, das Gleiche. Und wer La ilaha illallah sagt, das Gleiche. Und wer Alhamdulillahi Rabbil Alamin von seinem Innersten sagt, dann wird ihm 30 Hasana geschrieben und von ihm werden 30 Sünden abfallen oder abfallen lassen. Und dies und das Gleiche wurde überliefert von Ka'b, von seiner Aussage, und es wurde gesagt, dass es authentischer ist als der Marfu'. Also das ist die Aussage von Ka'b ist. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khair.